Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Thrombose. Das Bindegewebe verbindet alle spezifischen Zellen, gibt ihnen Halt und verbindet die einzelnen Organe und Funktionseinheiten zu einem größeren Ganzen, welches wir als Gestalt erkennen. Ein schwaches Bindegewebe zeigt bei einem Menschen Mangel an Halt, eine Tendenz zur Nachgiebigkeit und einen Mangel an innerer Spannkraft. Diese Menschen sind in der Regel leicht verletzbar und etwas nachtragend. Am Körper zeigt sich diese Eigenschaft in den blauen Flecken, die bei diesen Menschen bei jedem kleinsten Anstoß sofort entstehen. Eng mit der Bindegewebsschwäche verbunden ist die Neigung zu Krampfadern. Hierbei versackt das Blut in den oberflächlichen Beinvenen und kommt nicht genügend zum Herzen zurück. Der Kreislauf hat dadurch ein Übergewicht im unteren Pol des Menschen. Es zeigt den starken Erdbezug eines Menschen und ist Ausdruck einer gewissen Trägheit und Schwerfälligkeit. Es fehlt diesen Menschen Spannkraft und Elastizität. Weitgehend gilt hier all das, was im Zusammenhang mit der Anämie und dem niederen Blutdruck bereits gesagt wurde. Die Thrombose ist der Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel. Die eigentliche Gefahr der Thrombose besteht darin, dass sich das Blutgerinnsel wieder löst, in die Lunge gerät und dort eine Embolie erzeugt. Das Problem hinter diesem Symptom ist leicht zu erkennen. Das Blut, das flüssig und fließend sein sollte, verfestigt sich, gerinnt und verklumpt, wodurch der gesamte Kreislauf stagniert. Fließen setzt immer die Fähigkeit der Wandlung voraus. In dem Maße, wie ein Mensch aufhört, sich zu wandeln, manifestieren sich in seinem Körper Symptome, die auch hier das Fließende beengen oder blockieren. Äußere Beweglichkeit setzt innere Beweglichkeit voraus. Wird der Mensch in seinem Bewusstsein träge und gerinnen seine Meinungen zu festen Ansichten und Urteilen, so gerinnt auch bald im Körper, was eigentlich flüssig sein sollte. Es ist bekannt, dass Bettlägerigkeit die Thrombosegefahr erhöht. Die Bettlägerigkeit zeigt aber sehr deutlich, dass der Bewegungspol nicht mehr gelebt wird. Alles fließt, sagte Heraklit. In einer polaren Daseinsform manifestiert sich Leben als Bewegung und Veränderung. Jeder Versuch, nur an einem Pol festzuhalten, führt letztlich in die Stagnation und in den Tod. Das Unveränderliche, ewig Seiende finden wir jenseits der Polarität. Um dorthin zu gelangen, müssen wir uns dem Wandel anvertrauen, denn nur er trägt uns hin zum Unwandelbaren.